Warum nennen wir Gott? Bei der Anrede am Anfang des Gebetes des Herrn, unseren Vater. Wir nennen Gott am Anfang des Gebetes des Herrn, unseren Vater, um in uns das Vertrauen auf seine unendliche Güte zu erwecken, weil wir seine Kinder sind. Ja. Das alte Gesetz, das alte Testament war ein Gesetz der Furcht, die Kirchenväter oft genug betonen. Und das neue Testament ist das vollkommene Gesetz, das von der Liebe Gottes und unserer Gegenliebe, die wir ihm zeigen sollen, geprägt ist. Deswegen auch diese Anrede als Vater, die im Alten Testament relativ unbekannt ist oder wenig gebräuchlich ist.